Es war einmal. Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Willkommen zu unserer Sendung Es war einmal. Heute mit dem Thema Karneval. Wir feiern Karneval, drum sind wir hier. Ich gehe jetzt an die Theke und trink mir noch ein Bier. Hier ist es wunderschön, so richtig toll. Die Stimmung hier ist super. Natürlich, der Karneval beginnt diese Woche am Donnerstag. Entschuldigung, Anna. Karneval beginnt im November. Im November? Ja, am 11.11. pünktlich um 11.11 Uhr beginnt die sogenannte fünfte Jahreszeit. Die fünfte Jahreszeit? Was meinst du? Man sagt, es gibt fünf Jahreszeiten. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und Logo. Die fünfte Jahreszeit heißt Fasching, Karneval oder Fasnacht. Ich möchte noch etwas dazu sagen. Der Karneval beginnt die Woche vor dem Aschermittwoch von Donnerstag bis Dienstag. Der Aschermittwoch markiert seinerseits den Anfang der 40-tägigen Fastenzeit der Katholiken vor Osten. Und woher kommt Karneval? Wie Juan sagt, der Karneval, den wir feiern, hängt aber stark mit dem Christentum zusammen. Vor dem Osterfest sollen alle Christen 40 Tage lang fasten. Karneval kommt wahrscheinlich von den lateinischen Wörtern carne und vale, was so viel wie sich vom Fleisch verabschieden bedeutet. Wie lange dauert Karneval? Karneval, Fastnacht oder Fasching, dauert 6 Tage lang, vom Donnerstag bis zum Faschingsdienstag. In dieser Zeit des Karnevals gibt es viel gutes Essen und alkoholische Getränke. Die Musikanten spielen auf, es wird getanzt. Die Leute verkleiden sich mit fantasievollen Masken und Kostümen. So können sie während der närrischen Tage allen Leuten die Meinung sagen, ohne erkannt zu werden. In vielen Orten gibt es Narren. Wer sind die Narren? Mit Jig oder Narren in anderen Regionen werden eigentlich Personen bezeichnet, die aktiv am Karneval teilnehmen und die im Gegensatz zu den Karnevalisten nicht in Vereinen organisiert sind. Jeder, der Karneval feiert, ist ein Jeck. Die Bezeichnung Jeck ist durchaus positiv gedacht. In Köln rufen sich die Jecken Alaf zu, die Mainzer Helau, und in dem kleinen Ort Scharnmede bei Paderborn Knolli Knolli Schabau. Josephine, welche sind die wichtigsten Tage? Es sind drei: Weiberdonnerstag, Rosenmontag und Fastnachtdienstag. Der erste Karnevalstag ist der Donnerstag, auch als Weiberdonnerstag bekannt. Dort, wo die Weiberfastnacht gefeiert wird, ist es üblich, dass Frauen das Rathaus stürmen und den Männern die Krawatten abschneiden. Nur die Krawatte, ne? Kommt, Anna, gib mir eine Schere. Eine Schere? Warum? Was soll das denn? Ich will deine Krawatte schneiden, aber nur die Krawatte. Ja, die Krawatte, aber nur die Krawatte. Aber zum Glück habe ich keine Krawatte. Ja, nein. Wir feiern Karneval, drum sind wir hier. Ich gehe jetzt an die Theke und trink mir noch ein Bier. Hier ist es wunderschön, so richtig toll. Die Stimmung hier ist super. Die Gläser sind noch voll. Und darum weiß ich, es wird Zeit zu gehen. Und Rosenmontag? Der Höhepunkt im Karneval sind aber die riesigen Umzüge am Rosenmontag. Millionen Narren stellen sich in vielen Städten an die Straßen, um dort einen der größten Rosenmontagszüge zu sehen. Der Rosenmontag hört sich zwar so an, als habe dieser Tag etwas mit Blumen zu tun, aber der Begriff Rosen kommt aus dem Mittelhochdeutschen und bedeutet so viel wie Toppen. Den ersten deutschen Karnevalsumzug gab es übrigens im Jahr 1823 in Köln. Das ist also schon fast 200 Jahre her. Und noch etwas über Fastnachtdienstag. Am Faschingdienstag wird noch einmal richtig gefeiert, bis um Mitternacht der Karneval zu Ende geht. Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Geld ist weg, alles weg. Auch das Geldbeutelwaschen gehört zum Aschermittwoch. Die nach den Feiertagen leeren Geldbeutel werden in einigen Brunnen gewaschen. Dadurch sollen sie wieder aufgefüllt werden. Anna, sag mir, was ist man zum Karneval? Berliner Pfannküchen sind ein traditionelles Gebäck vom Karneval. Sie heißen zu Karneval Krapfen. In diesen närrischen Tagen ist es sehr hart, einige Krapfen mit Senf oder Sägemehl statt mit Konfitüre zu füllen. Wo wird noch Karneval gefeiert? Natürlich nicht nur in Venedig und Rio de Janeiro, sondern auch in Deutschland, in Österreich und Schweiz und in vielen anderen europäischen Ländern. In der Schweiz? Ja, in der Schweiz gibt es Morgenstreich. Der Morgenstreich findet in Basel am Montag nach Aschermittwoch statt und dauert bis den Mittwoch danach. Damit wollten früher mal die Protestanten die Katholiken ärgern. Denn für die Katholiken beginnt an Aschermittwoch die Fastenzeit. Und vergessen Sie nicht, den berühmten Karneval von Cádiz zu besuchen. Und Villa Franca. Ja, und auch im Baskenland gibt es in Tolosa, in Lanz, Ituren und. So, liebe Hörerinnen und Hörer, das war alles für heute. Und egal wo ihr seid, wir wünschen euch Alaf, Elau, Nari, Naro und Noli, Noli, Shabau. Vor allen aber viel Freude an Karneval, ähnlich und Fasnet. Und bis nächsten Mittwoch bei Es war einmal.